Infanterie, du bist die Krone aller Waffen. Infanterie, du trägst mit Stolz den schweren Affen. Infanterie, ja, dich vergess ich nie. Mit dir marschiert der Ruhm aus Deutschlands großer Zeit hinein in alle Ewigkeit. Mit dir marschiert der Ruhm aus Deutschlands großer Zeit hinein in alle Ewigkeit. Urlaubsschein, du bist der schönste aller Scheine. Urlaubsschein, es denken alle nur das eine. Urlaubsschein, wann wirst du endlich mein? Ich möchte so gern einmal nach Hause wieder gehen und meine Liebste wiedersehen. Ich möchte so gern einmal nach Hause wieder gehen und meine Liebste wiedersehen. Annemie, du hast schon lange nicht geschrieben. Annemie, sag, bist du mir auch treu geblieben? Annemie, ja, dich vergess ich nie. Schreib mir einen langen, langen Brief und leg hinein viel Lieb und einen 10-Mark-Schein. Schreib mir einen langen, langen Brief und leg hinein viel Lieb und einen 10-Mark-Schein.